Erster der siebte Monat kam. Die Israeliten waren in ihren Städten. Das ganze Volk kam auf den Platz vor dem Wassertor zusammen. Sie baten Esra, den Lehrer, das Buch von Gottes Gesetz zu bringen. Gott hatte dieses Gesetz den Israeliten gegeben. Zweiter Esra, der Priester, brachte das Gesetz zur Versammlung. Männer, Frauen und alle, die verstehen konnten, waren da. Das war am ersten Tag des siebten Monats. Dritter Erlass aus dem Buch auf dem Platz vor dem Wassertor. Erlass vom Morgen bis zum Mittag. Männer, Frauen und Kinder, die verstehen konnten, hörten zu. Alle Israeliten hörten aufmerksam auf das Gesetz. Vierter Esra, der Lehrer, stand auf einer Holzplattform. Sie hatten die Plattform dafür gebaut. Rechts von ihm standen Matitja, Sema, Anaja, Asaja, Uria, Hilkia und Maseja. Links von ihm standen Pedaja, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Sachaja und Mesulam. Fünfter Esra öffnete das Buch vor allen Leuten. Er stand höher als das Volk. Als er das Buch öffnete, stand das ganze Volk auf. Sechster Esra lobte Gott, den großen Herrn. Alle Leute sagten Amen, Amen. Sie hoben ihre Hände hoch. Sie verneigten sich und fielen vor Gott auf die Erde. Siebter die Leviten Jesua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabtai, Hodia, Maseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja erklärten dem Volk das Gesetz. Die Leute blieben an ihrem Platz. Achter sie lasen deutlich aus dem Buch von Gottes Gesetz vor. Sie erklärten die Bedeutung. So verstanden die Leute, was sie hörten. Neunter Nehemia, der Anführer, Esra, der Priester und Lehrer, und die Leviten sprachen zum Volk. Sie sagten, dieser Tag ist heilig für Gott, euren Herrn. Seid nicht traurig und weint nicht. Alle Leute weinten, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Zehnter er sagte zu ihnen, geht und esst gutes Essen. Trinkt süße Getränke. Schickt Essen zu denen, die nichts haben. Dieser Tag ist heilig für unseren Herrn. Seid nicht traurig. Die Freude an Gott gibt euch Kraft. Elfter die Leviten beruhigten das Volk. Sie sagten, seid still. Dieser Tag ist heilig. Seid nicht traurig. Zwölfter alle Leute gingen dann, um zu essen und zu trinken. Sie schickten auch Essen als Geschenke. Sie feierten ein großes Fest der Freude. Sie hatten verstanden, was man sie gelehrt hatte. Dreizehnter am zweiten Tag kamen die Familienoberhäupter, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Lehrer. Sie wollten mehr über die Worte des Gesetzes lernen. Vierzehnter sie fanden im Gesetz geschrieben, das Gott durch Mose gegeben hatte, die Israeliten sollten im siebten Monat während des Festes in Hütten aus Zweigen wohnen. Fünfzehnter sie sollten in allen Städten und in Jerusalem sagen, geht in die Berge. Holt Zweige von Olivenbäumen, wilden Ölbäumen, Myrten, Palmen und anderen Bäumen mit vielen Blättern. Damit sollt ihr Hütten aus Zweigen bauen, wie es das Gesetz sagt. 16. Das Volk ging hinaus und holte die Zweige. Sie bauten sich Hütten aus Zweigen. Jeder baute eine Hütte auf seinem Dach oder in seinem Hof. Auch in den Höfen des Tempels Gottes. Und auf den Plätzen am Wassertor und am Ephraimtor. 17. Alle Leute, die aus der Gefangenschaft zurückkamen, bauten Hütten aus Zweigen. Sie wohnten in diesen Hütten. Die Israeliten hatten das seit der Zeit von Josua, dem Sohn Nuns, nicht mehr so gemacht. Darum war die Freude sehr groß. 18. Jeden Tag las man aus dem Buch von Gottes Gesetz vor. Das war vom ersten bis zum letzten Tag. Sie feierten das Fest 7 Tage lang. Am 8. Tag gab es eine besondere Versammlung, wie es das Gesetz sagte.